Service. Zwei Meldungen haben wir jetzt. Einmal die A3 wird für sich selbst zwischen Baubelunde und Schlüsselberg. Eben ein Unfall passiert. Oberfeden und die A6 verpflichtet in Heilbronn. Ist in Höhe der Rast der Betrankung der Nord. Alter gestört. Die Unfallstelle kann über die Rastanlage gefahren werden. Das zieht sich aktuell immer noch 13 Kilometer Stau auf Halle. Immer mit Fox, nur bei uns. Die größte mit der 80er. Mehr Abwechslung. Fahren wir an. Gehört ins Leben. Jürgen Heidel im Studio.